Google unterstützt Firefox weitere 3 Jahre, oder? Ja, ganz genau. War ja klar. Es ist bloß die Frage, in welcher Höhe. Ja, und da wurde er sich natürlich schön zu ausgeschwiegen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn du das Problem dir anguckst, dann ist das der Königsweg, ne? Ja, klar. Du meinst, die Monopolstellung ist dann da abgewiegelt worden? Ja, erstens mal das, zweitens mal, du kriegst keine schlechte Presse, drittens, du sparst was ein und alle sind zufrieden, ne? Und alle benutzen dich weiter quasi als Suchmaschine. Ja, nicht alle. So ein kleines gallisches Dorf. Also könnt ihr quasi das Thema abhaken und zum nächsten Thema kommen, oder? Im Prinzip schon, ja. Dann hak du mal. Ich hake jetzt mal ab. Was war Carrier IQ? Da gab es noch eine Stellungnahme, so zwischendrin. Ja, ja, sie haben ein wunderbares PDF veröffentlicht. Ich habe das mal quer gelesen. Ist sehr interessant. Also ich vermute mal, wie ich, glaube ich, auch schon das letzte Mal gesagt habe, die wollten eigentlich gar nichts Böses, aber es gab genügend Leute, die gesagt haben, oh ja, finden wir toll. Mhm. Das Feature könnte man auch noch einbauen. Ich meine, schon ohne schlechte Vorsätze geschehen so manche Patzer beim Programmieren, die sich dann halt ausnutzen lassen. Und es gibt einige Leute, die da auch gar nicht größer drauf geeicht sind, dass irgendwelche Sachen nicht gut sind. Das Einzige, was ich jetzt nicht überprüft habe, also sie geben offen zu, dass sie HTTPS-Requests speichern. Und finden das auch vollkommen okay. Und jetzt ist nur die Frage, ob in diesen HTTPS-Requests noch die Header-Informationen mit dabei sind. Wenn das wirklich so wäre, ich glaube, im Video wurde es auch behauptet, dann wäre das natürlich ganz übel. Für den Laien gesagt ist es so, dass wenn du eine verschlüsselte Verbindung aufbaust, dann hast du zwischen deinem Client und dem Server hast du eine sichere Verbindung. Da kommt keiner ran. Ja. Und da Carrier IQ dort sich dazwischen gehängt hat, kriegt es die unverschlüsselten Daten. Und in der normalen Webseitengeschichte ist es so, dass Daten, die übergeben werden, die werden hinten an die URL rangehängt. Siehst du zum Teil mit irgendwie PHP, Fragezeichen, ID gleich, blablub. Ne? Und da können, je nachdem, wie die Webanwendungen dann gestrickt sind, auch schon mal Username und Passwort hinten dran gehängt werden, ist ja verschlüsselt, ist ja vertraulich. Ups, jetzt ist es im Log-File, ups, jetzt geht's an den Carrier, gut. Der tut ja nichts Böses damit. Ja, genau. Aber ich habe doch nichts zu verbergen. Ja. Du auch nicht. Also ich im Prinzip nichts. Kann man quasi die ganze Sache abhaken. Ist ja auch uninteressant, oder? Ja. Ja, ja, das ist jetzt eigentlich auch an der Stelle. Ja, ich höre auch in letzter Zeit ganz häufig die Argumentation, naja, aber ich bin doch nur so ein einfacher User. Wer will denn da schon was mit meinen Daten? Das finde ich auch schon sehr bedenklich. Ja, genauso wie ich brauche keine Absicherung auf meiner XYZ, auf meinem Smartphone, auf meiner Webseite, auf meinem Rechner, weil da ist eh nichts Interessantes drauf. Hm? Ganz genau, ja. Das sind ja, ja auch, glaube ich, solche Leute, die haben ja auch, glaube ich, keine Schlösser in ihrer Wohnung, oder? Nein, die haben auch keine Vorhänge im Badezimmer. Und wenn dann irgendwann mal das ganze Familienalbum irgendwo auf einer Webseite auftaucht, wo es nicht hingehört und man das nicht löschen kann, dann weiß ich auch nicht. Naja, dann kommen sie wahrscheinlich aus Schaden. Stellen sie doch auf Flickr. Ja, genau. Automatisch. Ja? iCloud, nein. Ja, ja. Und vergessen dabei dann die Einstellung so einzusetzen, dass man nur selber das Ganze sieht. Oder nur Freunde und Bekannte, die den Link bekommen. Moment, warum vergessen? Es soll doch jeder sehen, es interessiert doch eh keinen. Genau. Stimmt auch wieder. Genau. was da an Fotos rumfährt, du musst dich mal auf Flickr mal ein bisschen umsehen. Du fasst dich an den Kopf, ne? Das war ja wieder im Sommer, glaube ich, Juli, als Dropbox das Problem hatte mit dem Bilderordner. Da habe ich mich auch mal wahlweise durch ein paar Accounts durchgeklickt und da kamen lustige Fotos zum Vorschein, die wahrscheinlich nicht so ganz in die Öffentlichkeit gehört hätten. Naja, auch abzuhaken, nicht so wichtig, oder? Ist doch, das Privatleben ist doch jetzt quasi, also nicht mehr wichtig. Wie gesagt, abgehakt. Fragst du Zuckerberg, ja. Er hat ja auch irgendwelche Bilder irgendwie in der Öffentlichkeit gehabt. Da ist doch jetzt die Timeline freigeschaltet worden. Meine noch nicht. Sneef. Kannst du doch aktivieren, automatisch, wenn du möchtest, per Klick? Ja, aber ich will, dass das automatisch geht. Immerhin wird bei mir die Signatur nicht automatisch geändert in den Mails. Hä? Bis vor kurzem, es gibt so Leute, die ich kenne, die nutzen BlackBerry. Und bis vor kurzem stand da immer gesendet von meinem drahtlosen BlackBerry oder irgendwie in dem Stil. Und seit, glaube ein, zwei Tagen steht da gesendet von meinem drahtlosen BlackBerry von Swisscom oder so irgendwie. Ja. Und das hat es automatisch irgendwie geändert, nehme ich an. Ja gut, ich meine, das macht Apple aber auch. Gesendet von meinem iPad. Genau, aber da steht nicht plötzlich Swisscom dahinter oder so. Ja, du kannst es ja auch selber ändern. Als ich über das iPad angekündigt wurde, habe ich von meinem damaligen iPhone auch eine Mail verschickt. Da stand unten drunter von meinem iPad versendet und alle, was, wie jetzt? Du hast das iPad schon, das ist erst angekündigt worden, hallo und so. Brauche keine Signatur, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, vor allen Dingen, ich meine, jeder scheint das zu akzeptieren, dass Apple dort unten Werbung macht. Ich meine, das kann man doch noch wunderbar ausbauen. Haben die andere auch fleißig so übernommen. Ja. Ja, bei meinem HP Touchpad steht das auch unten drunter. Genau. Und ich könnte mich da so drüber beömmeln, ich habe es drin gelassen und habe die Signatur nicht überschrieben. Ja, aber im Prinzip muss man das Ganze doch nur noch einen Schritt weiter denken. Wenn du schon ein Gerät von Apple kaufst, dann kannst du für Apple doch auch noch mal jeder Mail irgendeine Werbung mit verschicken, oder? iAd. Ja. Du meinst, was dann auch abzuhaken wäre. Aber weil du vorhin sagst, wegen HP Touchpad, da ist das WebOS ist ja dann jetzt auch Open Source. Also sprich, die könnten dann ja auch drunter schreiben, das ist jetzt von einem freien Betriebssystem verschickt worden, oder? Da habe ich ja erst noch ein paar Fragezeichen. Wann wird's freigegeben? Wie wird's freigegeben? Welche Lizenz? Martin, weißt du da vielleicht was mehr? Genau. Android 2.0 könnte es jetzt werden, sprich auf allen möglichen Laufen. Nee, dazu wurde fleißig geschwiegen. Na. Ja, generell, so unter uns jetzt gesagt, habe ich das Gefühl, wissen sie aktuell nicht, was, wie und wo sie genau wollen. Einfach überall und alles gegen Apple. Super. Also ein Streaming Teil, das wie auf das, ich kann vom Rechner aus sagen, Stream to TV, aber das wurde angekündigt, das ist wie beim Apple TV einfach offener, weil da gibt's nicht nur Coaxial, also das optische Kabel, sondern auch noch Klinkenstecker, Ausgang und Cinch. Das andere Teil, was sie hatten, ist auch etwas wie AirPort Express. Einfach, das hat nicht nur Klinken, sondern es hat auch noch optisch und so weiter. Also es ist alles wie bei Apple, aber einfach offener. Also insgesamt nichts Spannendes. Rara. Nee, also die Produkte gefallen mir und ich hatte auch das Vergnügen am ersten Mittag mit dem Entwicklungsverantwortlichen von der Druckerabteilung am Tisch zu sitzen. Das, ganz interessante Ideen haben sie mit WebOS auf Druckern. Aber ist noch lustig, wie das abläuft. Die haben hier in Europa 5 Gruppen, die entwickeln alle ein bisschen an Drucker rum. Und die treffen sich mehrmals im Jahr und dann bewerben sie das von ihnen entwickelte Produkt und eines davon wird sich dann durchsetzen und das geht in Verkauf. Aber wenn die 5 Entwicklerteams haben, dann vergeuden die doch dann unnütz Zeit. Also ist nur in Europa, da gibt's auch in Asien und in Amerika gibt's auch nochmals solche Truppen. Also ich finde das ja ehrlich gesagt super. Ist zwar ein bisschen frustrierend für all die Teams, die ihr Produkt entwickelt haben und dann nicht zum Zuge kommen. Ja. Aber für die Entwicklung selbst verschiedene Ansätze zu entwickeln und zu sagen, wir nehmen das, was uns insgesamt am besten gefällt, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Mhm. Ja, so ein gemeinsames Brainstormen. Aber ja. sie tun sich ja dann eigentlich gar nicht gegenseitig befruchten, weil die ja alle 5 oder 7 oder 10 unabhängig voneinander entwickeln. Also die sehen ja nicht während des Entwicklungsprozesses die Sachen, oder doch? So genau hat er es nicht erklärt, kann ich nicht sagen. Ehrlich gesagt will ich das ja hoffen, dass das genau nicht passiert, sonst hast du nachher wieder 5 Produkte, die gleich aussehen. Mm, okay, ja. weil dann der eine vom anderen abschaut und so weiter. Mm. Ja. ja. Aber eben generell, was so, ich habe verschiedenen Orten habe ich diese Fragen gestellt, was macht HP aktuell und wo wollen sie hin? Und generell heißt einfach, der Markt ist extrem im Umschwung, alles wird sich ändern in den nächsten 1 bis 2 Jahren und generell geht alles Richtung Cloud. Und ja, so, das ist das, was ich irgendwie rausbekommen habe. Aber mehr haben sie nicht gesagt. Nee, also viel mehr nicht. Naja, auf der anderen Seite ist das so, wie wenn wir uns mal in unsere spätere Jugend versetzen und du deine Angebeteste fragst, möchtest du mich heiraten? Und auf Antwort kommt, die Ehe ist doch ein gesetzlich und religiöses Institut, das wohl überlegt sein sollte, da es laut Statistik auch schon mal in die Hose gehen könnte. Der Markt ist gerade sehr in Bewegung, ja. Der Politiker würde sagen, wir haben dort einen erhöhten Entscheidungsbedarf. Genau. Also sie haben nichts gesagt. Ja. Politisch korrekt. Also wobei wir ja dann im Prinzip einen Sprung in die 2012, 2013 mal ganz gnadenlos machen. So mit IBM hat ja eine Zukunftsvision, also 5 Zukunftsvisionen bis 2016 definiert. Und die 5 einzelnen Punkte waren einmal Energieversorgung, dass im Prinzip alles eine Energiequelle sein kann, dass du das anzapfen kannst. Zweitens die Identifikation, also dass du in Zukunft dich dann über biometrische Daten dann authentifizieren wirst, nicht mehr über Passwort. Drittens war das mit Gedankenlesen, also könnte das Siri sein. Viertens mit Informationslücken, dass es keine Informationslücken auf irgendwelchen Personenkreise geben wird. Da möchte ich dann noch vielleicht noch speziell drauf eingehen. Und Punkt 5, dass es bis 2016 keinen Spam geben wird. Die Frage ist natürlich, wie seht ihr es? Seht ihr das als die wirklich relevanten 5 Punkte? Oder sagt ihr, vergesst die 5 Punkte, es gibt viel wichtigere Dinge bis 2016? Das heißt, es gibt kein RTL und ProSieben Nachmittags Quatsch TV mehr. Wegen Punkt 4. Genau. Also, dass sie die, wie heißt das, die Heilung von AIDS und Krebs nicht noch mit auf die Liste genommen haben. Das wundere ich, meinst du? Jo. So weltverbessernd. Naja, gut, aber wobei. Das mit dem Gedankenlesen, das kannst du ja jetzt schon kaufen. War in der aktuellen CT drin, eine Spielesteuerung per Gedankensteuerung. Wobei, da kannst du ja eigentlich noch 2 Jahrzehnte zurückgehen, da gab es sowas tatsächlich auch schon. Ja, bloß das Gerät, was sie jetzt verkleppen, funktioniert nicht richtig. Also der Tester hat dann auch gemeint, ob ich jetzt probiere, dort mein Fadenkreuz zu steuern oder aus dem Fenster gucke, macht keinen Unterschied. Es bewegt sich trotzdem irgendwas. Naja. Also was ich denke, also mit der Energieversorgung, also ich mache jetzt mal so von 1 bis 5, was ich jetzt denke, einfach mal runter, vielleicht jeder für sich dann. Also Energieversorgung glaube ich nicht dran, weil da wird sich, denke ich mal, nichts dran ändern, weil da müsste also, die Mensch... Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich doch sagen, dass zumindest in dem Bereich, im privaten Bereich, mehr die eigene Energieversorgung kommen wird. Ich gehe mal davon aus, dass Solartechnik günstiger werden wird. Dass das, was spricht dagegen, dass man sich irgendwie 2 Solarpaneele aufs Dach pappt? irgendwann, dass man komplett autark quasi arbeiten kann, weiß ich nicht, ob das irgendwann kommen wird. Ich denke, größere Energieversorger wird man auch brauchen. Aber wenn man zum Beispiel so einzelne Landstriche anschaut, dann sieht man, dass es in Bayern auch schon ein Dorf gibt, was komplett quasi von der Außenwelt abgeschlossen ist. Ja. Also die jetzt komplett ihre ganze Energieversorgung selbst für den Ort bereitstellen. Gibt's warum hier in Baden-Württemberg nicht? Auch? Genau. Und gibt's auch, ich finde das eigentlich, als Modell finde ich das gar nicht so verkehrt. Es gibt auch schon einige Versuche, dass Blockheizkraftwerke installiert werden, die gleichzeitig dann Strom generieren und dass man damit eine, ja, wie beim Computer im Prinzip so einen Rechengrid aufbaut. Nur halt dann jetzt mit der Energieversorgung und dass dann der lokale Energieversorger sagt, oh, jetzt habe ich eine Lastspitze, jetzt schalte ich das Blockheizkraftwerk dazu und das Blockheizkraftwerk und dann wird das erzeugt. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass das in Zukunft kommen wird. Ja, ob es so schnell geht bis 2016, weiß ich nicht. Aber vielleicht 2020, 2030, man hat ja viel Zeit noch. Wie war das vor 20, 30 Jahren? Da hieß es doch Ähnliches. Aber das mit der Energieversorgung wäre schön, wäre richtig. Es gibt allerdings ein paar größere Unternehmen, die was dagegen hätten. Wollte ich gerade sagen. Das Problem, ja. Ganz viele Milliarden zum Beispiel. Ja. Also es gab da ja auch mal so einen Herrn Tesla, der auf dem Gebiet auch schon mal tätig war. Munkelt man. Der gescheitert sei. Aber nicht er. Er nicht. Also ja. Der wollte ja die Energie wahrscheinlich komplett kabellos übertragen die ganze Zeit. Ja. Also ich weiß nicht, ob du als gescheitert giltst, wenn irgendwelche 5 maskierten Männer in deine Wohnung kommen und dir alles zerdeppern, dann heißt es ja, er ist leider gescheitert. Hat es nicht fertig gekriegt. Ja, naja. Das ist immer, wie die Medien das halt auslegen. Ne? Mal gucken. Also ich sehe, also auf der einen Seite sehe ich es genauso wie Tim, dass es sehr interessant ist. Es gibt, glaube ich, auch Solarstadt Freiburg, glaube ich. Gibt es, glaube ich, auch, so viel ich weiß, in Deutschland. Da war doch mal was. Also es gibt viele Projekte in dem Bereich, aber ich denke, dass das bis 2016 nicht zum Fliegen kommt, weil da höhere Mächte ihre Spielkarten neu mischen oder besser mischen wollen. Das, na, wer weiß. Aber ja. Identifikation, also mit genetischen Merkmalen und so weiter, Iris, Fingerabdrücke und so, ja gut, IBM, denke ich mal, wird es nicht ohne Grund als Zukunftsvision sehen, weil sie natürlich dann ihre Geräte damit besser verkaufen können. Ja, und das Schöne bei einem Passwort ist, dass du es noch irgendwie unter Kontrolle hast und ein natürlicher Zweifel noch dabei ist. Wenn dir irgendjemand deinen Fingerabdruck klaut, den du ja nicht unter Kontrolle hast, heißt es, das ist biometrisch. Da ist ihr Fingerabdruck angegeben worden, das waren sie. Dann darf man halt nur noch mit irgendwelchen Handschuhen Gläser anfassen und so weiter. Aber ist okay. Da gibt's ja von der ETH Zürich ja schon so Gegendinger, die sehen, ob der Finger noch durchblutet ist und die richtige Temperatur hat. Ansonsten ja. Funktioniert's nicht. Man, ja, also ich hatte da ja eigentlich... vertraue ich da auch nicht drauf. Also das Problem ist einfach, dass die derzeitige Technik, wenn ich mir jetzt anschaue, auch in Mobiltelefone kommt ja diese Gesichtserkennung rein. Nexus? Ja, unter anderem. Also finde ich weiß nicht, bei Apple ist das nicht da auch geplant? Weiß ich jetzt nicht, ist egal. Ja. Wird wahrscheinlich auch irgendwann mal als Feature angeboten. Ich hatte es halt einen Test beim Bekannten auf dem Notebook. Der war da ganz stolz und präsentierte das. Da sage ich, komm mal her. Dann habe ich mit meiner Digicam von dem Foto gemacht und habe an diesem einfachen Vorschau-Display von der Digicam, das habe ich vor den Rechner gehalten, das hat gereicht, um reinzukommen. Und so wird es beim Mobiltelefon auch aussehen. Also das wird alles kein Thema sein. Oder umgekehrt, habe ich gerade vor 2 Tagen auf Google Plus bei einem gelesen, der kommt jetzt nicht mehr an seine Daten ran, weil sein Gesicht nicht mehr erkannt wird. Hat er sich rasiert oder was? Keine Ahnung, genau. Er kann es auf jeden Fall nicht mehr gebrauchen, nicht zurücksetzen. Und sein Gesicht? Zum Beispiel. Das ist nämlich das Problem, ne? Ja, und dann kommt noch dazu, auch bei Fingerabdrücken gibt es ja auch schon Möglichkeiten. Da gab es, glaube ich, vor 2, 3 Jahren vom Chaos Computer Club, gab es da mal eine Anleitung, wie man sich einen Fingerabdruck quasi selber basteln kann. Mit irgendwie ein bisschen Holzleim und braucht man nur drucken. Jo. Weiß eigentlich jemand, was mit dem Fingerabdruck von dem Herrn Schäuble passiert ist? Nee. Der wird sich immer noch im Netz verbreiten, oder? Ja. Leben da noch alle? Ich meine, da wurde ja die Privatsphäre eines deutschen Politikers sowas von verletzt. Unerhörte Sache. Kam ich heute irgendwie drauf. Also doch zu Punkt 3, Gedanken lesen. Guter Sprung. Ja. Also Gedanken lesen ist für mich Siri. Ja. Chip im Kopf und dann musst du nicht mehr sprechen. Ja gut, Siri ohne Spracheingabe vielleicht. Aber wir hatten ja auch schon ein Thema schon mal, dass wir gesagt haben, da gab es doch diesen Versuch mit den YouTube-Bildern. Ja. Ja. Der entsprechend das schon, das geht ja schon in die Richtung. Und das ist ja eigentlich schon beeindruckend, was da möglich ist. Also vorstellen könnte ich mir durchaus, dass es noch besser wird. Dass das aber so zweifelsohne und zweifelsfrei 2016 schon so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen, das glaube ich allerdings nicht. Also ich hoffe es nicht. Du weißt ja nicht, was im Hintergrund erfunden wurde. Ja. Es sind ja 5 Jahre. Also in 5 Jahren ist ja auch Facebook entstanden. Ja, gut, egal. Das war jetzt ein netter Vergleich. Der Dämon in meinem Kopf. Informationslücken, also Punkt 4. Ich muss sagen, also ich glaube daran überhaupt nicht, weil es wird, glaube ich, im Jahre 2016 ein Informationsdefizit zwischen Informationsjunkies und Informationsdesinteressierte wird noch größer sein, glaube ich. Ja. Und damit unser System funktioniert, böse, braucht es ja die Informationslücken. Erklär? Nee. ja, so wie regiert wird und was arbeitet und so. Ja, Schule. Ja. Ich schaue aktuell ein bisschen komische Filmchen, Dokus. Ah, du bist es. fast-geheim.de fasst da ein riesen Archiv an Dokus über ganz interessante Themen zusammen. Oh, schön ordentlich Verschwörungstheorien. Ja, einfach so, woher unsere Technologien kommen und dass es früher schon hochentwickelte Individuen gab und so weiter. Atom und so. Die Feiertage sind gesichert. Oh ja. Das garantiert. Also ich schaue ja immer im Hintergrund Filme oder höre Podcasts und Musik oder Hörbücher und die kann ich mittlerweile nicht mehr im Nebenbei konsumieren. Da muss ich hinschauen. Das ist sehr interessant. Nee, aber von wegen nochmal zu den Informationslücken. Weiß ich nicht, ob das wirklich so kommen wird. Ich sehe das eigentlich fast schon eher wie Martin, dass da eher noch eine Kluft entstehen wird, weil bei der Informationsvielfalt, die wir auch derzeitig haben, hat man ja auch, bei Twitter kannst du ja wirklich sagen, 80-90% hast du Rauschen dabei, was eigentlich eher uninteressant ist. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch viel weiter zunehmen und dann auch in den privaten Bereich reingehen, sodass du ja filtern musst. Mhm. Und deshalb glaube ich nicht, dass alle wirklich denselben Filter haben und die Informationslücken dadurch dann schließen können. Weil der eine interessiert sich dann eher für diesen Bereich, der nächste für jenen Bereich, Politik um Gottes Willen, dafür dann lieber Kunst oder Musik oder sonst was. Mal schauen. Wie du Informationslücke definierst. Ob du jetzt alles weißt oder der andere alles über dich weiß. Ich wollte es gerade. Ja, okay. No? Oder ob Wikipedia alles weiß. Genau. Ja, ich meine, es wird keine Informationslücken mehr geben. Gestern, 23.34 Uhr, waren sie im Bett und lagen auf der linken Seite. Wissen wir jetzt alles. Also, und haben geträumt von. Ja, weil Gedanken lesen können wir ja jetzt auch schon. Genau. Und bitteschön, träumen Sie nichts Anstößiges, das muss sich ja hinterher noch jemand angucken. Und Sie haben es dann nachher auf dem Kindle nachgelesen in diesem Buch. Ja. Gut, also hier ist das ja wohl so definiert, dass das Weltgeschehen damit gemeint ist. Und das stimmt ja eigentlich heute schon, oder? Wenn irgendwo ein Gletscher abbricht, dann hast du das sofort irgendwo in Nachrichten. Oder wenn eine Katastrophe irgendwo stattfindet, Überschwemmung oder sonst was. Man kommt ja eigentlich gar nicht dran vorbei. Die sind schneller als ein Erdbeben. Welch vorsichtig. Weil also, du musst, wir denken zwar, dass wir das alles wissen und dass wir da wunderbar Bescheid wissen, aber woher kriegen wir diese Information? Die ist ja auch gefiltert. Ja? Nein, YouTube ist ungefiltert. Was hatten wir da mal vor ein paar Wochen? Mit diesen Plus. Also ich finde es sehr, sehr lustig, dass wenn du dir Illustrator-Tutorials anguckst, dieser Content ist in ihrem Land nicht verfügbar. Ups. Aha. Ja, ja. Und, okay. Und dazu zu den lustigen Informationen kommt ja noch da, wo die Technik hingeht. Also bei Twitter zum Beispiel, in den meisten Clients hast du ja das Übersetzen drin. Also ich kann, wenn jemand Russisch twittert, kann ich mir das übersetzen lassen. Das klingt noch sehr lustig, aber das wird sich sicherlich verbessern. Und dazu kommt irgendwann, ich twittere in meiner Sprache und auf der ganzen Welt können es alle lesen, weil es auto korrigiert wird in deine Sprache. Und dann kommen noch viel, viel mehr Informationen zusammen, wenn ich plötzlich auch noch mit Japanern und mit Chinesen und Südamerikanern irgendwie rumzwitschere. Das stimmt, ja. Vor allen Dingen, da wird dann das ganz, ganz große Problem nicht nur die Übersetzung sein, sondern auch der Kulturkreis. Ja. Weil gewisse Sachen ist in einem Kulturkreis ganz normal und andere sagen, oh Gott, was ist denn jetzt da passiert? Was ist denn das für eine? Sinnflutartige Niederschläge. Ja, das kann jetzt in Thailand sein und alles steht unter Wasser oder im Amazonas und das haben wir hier zweimal die Woche. No? Nur so als Beispiel. No? Aber habt ihr ja nicht gemerkt, dieses letztes Mal oder was vorletztes Mal, wo wir es drüber gehabt hatten, wegen Twitter und Werbung und so weiter, dass jetzt Twitter-Clients sich ja jetzt alle angepasst haben und dass da jetzt der Content etwas anders dargestellt wird, so wie ich das mal gesagt habe. Ja, also und Facebook-like, sie haben die DMs versteckt. Du musst alles Öffentliches preisgeben. Die Direktnachrichten sind versteckt unter Account. Also du gehst über Umwegen, kommst du zu den DMs. Ach so, ihr geht über die Webseite oder wie? Die Clients sind ja auch immer mehr so aufgebaut. Der offizielle Twitter-Client hatte früher die Timeline, dann die DMs und dann sonst was irgendwas. Und jetzt sind die DMs im vierten Punkt unter Account versteckt. Ich glaube, ich kenne den offiziellen Client gar nicht. Ich habe TweetDeck. Ich reiche dir mal kurz mein iPhone rüber, dann kannst du es sehen. Und? Möchten die Herren noch etwas bestellen? Eigentlich eine gute Idee. Ja. Gibt's auch ein Stück Kuchen dazu? Je nachdem, was ihr bestellt. Pflaumenkuchen, aber glutenfrei bitte. Für mich eine Tasse von diesem leckeren Grüntee. An den Grüntee schließe ich mich an. Da schließe ich mich auch, Thorsten, an. Das klingt fein. Ich bleib beim ganz normalen, ordinären Kaffee. Schwarz. Gerne, kommt sofort. Darf man das politisch korrekt noch sagen? Nein, nicht schon wieder. Das hatten wir doch schon. Nicht wiederholen. Oh. Ja, dann heißt es jetzt, dann warten auf Nachschub mit Flüssigkeit. Hat jemand die Jeopardy-Melodie? Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ist die GEMA frei? Oder? Nein, wobei, ich glaube nicht. Das hat sich ja jetzt geändert, oder? Bernie mitgekriegt, GEMA und so? Da war doch vor zwei, drei Tagen wieder Streaming-Dienste und hat GEMA sich jetzt geeinigt, was GEMA denn haben möchte oder behalten möchte oder so. Da nee, habe ich nicht noch mitgekriegt. Stimmt, da war's. Genau. Da war was, ja. Ich kann dir das ja mal schicken, den Link dazu. Ich habe es nicht mehr parat, aber sie haben jetzt irgendwie die Preise da angepasst. Ja, ich wäre sehr froh, wenn man dort mal mit YouTube eine Einigung hätte. Oh ja, ja. Da war, glaube ich, auch was. Also ich muss das mal nachsuchen. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann braucht man nämlich nicht mehr auf hidemyass.com gehen und dann YouTube anzuwählen. Um seine IP zu verstecken. Genau. Ja, also das Ganze mit YouTube, das nervt sowas von gigantisch. Hatte ich zum Glück noch nicht viel hier. Am Anfang war das ja noch viel lustiger. Da hatte man dann immer irgendwelche Videos, wo sie den Ton rausgenommen haben. Ja, das ein GEMA-freies Stück, ein GEMA-pflichtiges Stück war. Ja, das fände ich ja soweit noch okay, aber ich meine selbst, also wirklich Instruction-Videos für Illustrator, ne? Einfach zupp, nö, kriegst du nicht. Wir ja, zeigen dir noch nicht behämmert. Mal an, worum es geht. Und die Kommentare darfst du dazu auch nicht lesen. No. Die auch nicht, die Kommentare? Nein, ich meine, du bist ja Schweizer. Du hast dieses Problem nicht irgendwie gibt's Abkommen. Genau, aber sobald du irgendwie in Deutschland bist, sagt die halbe Welt, nö, du nicht. Ein Grund, das Land zu wechseln. Übrigens, da kommt der Nachschub. Hier die bestellten Getränke. Dann wünsche ich euch eine schöne, besinnliche Zeit, fröhliche Weihnachten und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Hey, das gibt aber mal ein saftiges Trinkgeld. Jam, jam, jam. Da strahlt aber jemand. So freundlich war die Bedienung hier schon lange nicht mehr. Was ist denn heute los? Das heißt, wir kommen nächstes Jahr wieder, oder? Nicht auszuschließen. Spam, der fünfte Punkt. Glaubt ihr wirklich, dass Spam verschwindet? Sterben die Russen aus? Nein, Spam, Spam, Spam. Ja. Wonderful Spam. Marvelous Spam. Ich wollte gerade sagen, meinst du dieses englische Gammelfleisch in Dosen verpackt, oder? Ah. Monty Python, Spam, Spam, Spam. Ja, ja. Irgendwo hatte ich das mal in einem Regal gesehen. Auf einem Foto oder in echt? Nee, das gibt's in echt. Ja, eben. Ich hab's auch schon mal auf einem Foto gesehen von echt. Also Laden. Nee, so. Ich meine im Laden schon. Ja, ja. ich bin verstanden. Also ich in echt in einem Laden. Also echt, echt. Also so analog, echt, real echt. Life, so mit Berührungen ohne Glas da so zwischen. Ihr spammt gerade. Genau. Das heißt, Spam wird in der Schweiz nur mit Glas dazwischen in den Läden ausgestellt. Ups. Ich war schon länger nicht mehr drüben. Security. Eine Reise wert. Jojo. Nee, aber Spam-Problematik ließe sich eigentlich durchaus in den Griff kriegen, aber halt nur, wenn alle mitmachen. Und da man das vergessen kann, wird sich's nicht größer in den Griff kriegen lassen. Bis 2016 haben wir doch so tolle Sachen wie die elektronische Post und die DE-Mail und da muss man ja dann für jede Mail Geld bezahlen und dann wird das dann sicherlich verschwinden. Ah, okay. Eben. Wir haben dann also auch schon eine Heilung für Idioten. Ui, super. Darauf freue ich mich. Yeah. Wäre doch mal was, oder? Ja, doch. Praktisch. Grundsätzlich heißt IBM hat ja die 5 Punkte aufgezählt. Dann ja. Nehme ich doch schwer an, haben sie für all die 5 Punkte auch irgendeine Lösung? Haben die überall Produkte für das? Energie, Identifikation? Oder haben die einfach mal so was rausgegeben, dass der Name IBM wieder mal ein bisschen in den Medien ist? Na, IBM macht ja ziemlich viel Forschung. Eben, ich meine, haben die alles für alles eine Lösung irgendwie? So. IBM macht das ja alle 5 Jahre wieder. Die Frage ist, ich habe mich da nie drum gekümmert, wie die letzten 5 Jahre Visionen von IBM waren, ob die dann auch zugetroffen oder eingetroffen sind. Müsste man mal Google fragen. Eine Suchmaschine betätigen, Entschuldigung. Wenn ihr jetzt eine, nennen wir es mal Top 3 für 2012, sagen wir mal, aufstellen könntet, eure persönliche, was IT-Menschen und so weiter betrifft. Wie würdet ihr das so sehen? iPad 3, Apple TV und iPhone 6. iPhone 5. Der nächste bitte. Ich hab's gewusst. Der musste sein. Deswegen habe ich auch extra nur 3 gesagt. Sonst hätte ich noch studieren müssen, meinst du? Yep. Nee, das wäre einfach gewesen. iPhone 5, iPhone 6. Und noch eine Armbanduhr, wenn wir schon beim Visionisieren sind. Braucht man die noch? Dafür hat man doch sein iPhone. Ja, weil viele Leute das iPhone im Hosensack haben und nicht immer gleich rausnehmen können, wenn es quietscht oder so. Dann müssen sie nur auf die Uhr schauen. Wall Street Journal lässt grüßen. Aha. Gab's da einen? Die gibt's aber jetzt schon. Ja. Aber da will Apple was machen, das man auch benutzen kann. Heißt und Google. Es. Und Google. Und Google. Ja, aber das kannst du nicht benutzen. Okay, nächster. Tim, deine 3. Boah. Jetzt musst du zuerst routen. Entschuldigung. Genau. Was, Tim, muss man zuerst routen? Ja, Linux wird auf dem Desktop den Durchbruch haben. Nee, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine großen Gedanken gemacht und mal abwarten, was kommt. Die Wii U? Stimmt, ja. Bernie grinst sich eins. Nee, eigentlich irgendwie erwartungsfroh auf irgendwas zu warten, habe ich jetzt gar nicht so für 2012. Einen hast noch. Das Google Tablet. Ach du je. In 6 Monaten. Martin, nicht alles verraten. Ja. Wieso? Das ist doch im Prinzip auch mittlerweile schon draußen, oder? Die Nachrichtenseiten verbreiten das ja schon. Noch was. Keine Ahnung. Nimm was mit der Cloud. Ach nee. Ist zwar sowas von 2011, stimmt, hast recht. Hast du so Managementwürfel, Martin? So Würfel, ach, Cloud, nein, Google, nein, Apple. Ja, und Bernie ruft dann irgendwann Bingo. Ja, so wollte ich gerade sagen, nennt sich Bullshit-Bingo. Geht immer gut. Ja, also dann Bernie, oder? Also ich würde mal sagen, es wird sich weiter irgendwie in den mobilen Sektor vertummeln. Das dürfte sich als Trend nicht mehr groß abwendbar abstreiten lassen. Und es wird wahrscheinlich einige Problemchen geben. Das wird die Geschichte Carrier IQ und Sicherheitslücken und so weiter, das wird sich dort ziemlich weiter fortführen. Ich glaube, das war nur die Spitze vom Eisberg. In der letzten CT war ja auch ein sehr netter Artikel über Hotspots. Obwohl ich da sagen muss, also wer CT liest, sollte eigentlich wissen, dass man dort aufpassen muss. Aber vielleicht war es mal wieder nötig. Und drittes, wollen wir hoffen, dass es noch Leute gibt, die die ganze neue Technik kaufen können, von der Kaufkraft. Euro? Jo. Es gibt ja über 1 Milliarde Chinesen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich heute im Radio gehört, erstens, dass also wesentlich mehr Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft wurden als letztes Jahr. Ein Anstieg von 70%. Ja, boah. Das habe ich auch gehört. Wow. Wo ich sagen muss, ja, okay, man geht's uns schlecht. Wie haben die das denn bitte schön gemessen? Also 70%, ich meine, nee. Ja, also, das sollte, glaube ich, dann insgesamt, wie viel Millionen waren das? 700 Millionen Euro? Ich glaube ja. Ja? Und ein paar Millionen, Milliarden haben sie ja auch wieder den Banken gegeben, die mal wieder gerettet werden müssen. Okay. Verteilt, ja. Ja, ungefähr, ich glaube, das war ungefähr dieselbe Größenordnung. 400 Milliarden waren es, glaube ich, oder 435 Milliarden irgendwas. Ah, okay, war es eine Null mehr, okay. Naja, was? Wegen diesen Null. Ja, ein, zwei Einheiten nach oben oder nach unten, das regt doch heutzutage keinen mehr auf. Egal. Schockt doch niemand mehr. Nein. Es wird doch gleichmäßig verteilt. Ja, ich habe meiner Frau auch gesagt, musst du morgen mal auf dein Konto gucken, ob da irgendwas angekommen ist. Ob es eine Null zu viel hat. Ja, irgendwo muss das Geld ja hingehen. Ich meine, gibt es für Bankmanager und solche Leute so große Bankkonten, dass da alles reinpasst? Wo landet das denn? Ist es dann wie bei Bill Gates, der dann also Unsummen an Kosten verursacht hat, weil sein Vermögen so groß war, dass die Steuersoftware in den USA es nicht mehr verarbeiten konnte? Ist das jetzt? Ja, ist war so. Ist das dann CO2-konform? Ja. Meinst du viele also, heiße Luft? Ich hab ja noch einen dritten Punkt offen. Also es wird irgendwas wie CO2 geben, was ganz gewissensbelastend ist und worauf man Abgaben erheben muss. Da wird sich jemand noch was einfallen lassen. Ja, seit heute gibt es einen Berichtsbeschluss, dass ab 1. Januar auch amerikanische Fluggesellschaften CO2-Ablassbriefe kaufen muss innerhalb von Europa. Stimmt, aha, ja. Also du liegst schon gut im Trend. Jo, also ich meine, das ist so ein einfaches Geschäftsmodell. Man muss halt nur irgendwie Staat sein und dann funktioniert das. Es ist ja jetzt rausgekommen, dass die führenden Klimaforscher dort so ein bisschen nachgeholfen haben. Interessant. Schön. Also du meinst, das wäre eigentlich ein Geschäftsmodell, auch als in privater Gegend Wirtschaft dort CO2-Ablassbriefe ausstellen zu können gegen entsprechenden Preis? Nein, das kannst du so jetzt nicht sehen, aber dass du irgendwas hast, wo du die Menschen dort erwischst, wo sie nicht ausweichen können und du sagst, so kann es nicht weitergehen, aber wenn ihr hier ein bisschen Geld abdrückt, dann tun wir was dagegen. Wie war das mit DIN 9000, irgendwas, diese Form, wo dann viele Firmen es gab, die dann nach DIN, ISO noch irgendwas zertifiziert werden musste. Und so könnte man ja Firmen dann nach CO2 zertifizieren. Da gibt es dann Consulting-Firmen im großen Stil. Ich muss kurz mal jemanden anrufen. Ja, also mit der ISO 9002 ist ja auch das böse Gerücht, dass das eine Erfindung von ganz gemeinen Briten sind, die gewusst haben, dass deutsche Firmen mit dieser ganzen Bürokratie das viel zu ernst nehmen und sich daran zu Tode bürokratisieren werden. Genial. Behaupten böse Zungen. Ja. Spannend. Dann habe ich hier noch drei übrig. Ja, Wahnsinn, dann wären wir ja quasi schon am Schluss der drei Wünsche oder drei Visionen. Also was ich denke ist, 2012 wird Near Field Communication eine ganz große Rolle spielen, wenn es dann gewisse Länder endlich mal gecheckt haben, was da eigentlich abgeht. Also vermute ich jetzt mal. Dann denke ich mal, wird es der Durchbruch vom elektronischen Büchern und Magazinen doch endlich mal stattfinden. Könnte ich mir vorstellen, dass da was Starkes geht. Und als drittes, vielleicht bricht ja der Euro zusammen, wer weiß. Ich habe Flasche leer. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es nur ein Thema und das sind Sicherheitslücken. Überall, ob in der iCloud oder bei BlackBerry oder Android. Das wird uns jeden Monat, jede Woche mindestens eine Meldung verbringen. Nicht Patentklagen. Ja, IBM hat ja erst gesagt, die Idioten werden, was war es, 2016 alle kuriert sein? Aha! Weil ich meine, solange es Leute gibt, die der Meinung sind, ach, mich betrifft das nicht und sowieso, da habe ich keinen Bock drauf, wirst du dort immer Probleme haben. Ja. Weil, im Prinzip hast du es ja jetzt schon so, dass du jede Woche irgendwelche Sicherheitslücken und Sicherheitsmeldungen hast. Mhm. Eben, aber das wird sich noch, weil bis jetzt waren es immer nur so kleine Dinge und gingen nicht, also nur ganz einzelne gingen groß raus, aber mittlerweile sind die ganzen Blogs und Medien reagieren auf jeden kleinsten Ding, wie jetzt da, was hat Thorsten da gezwitschert, dass die drei iOS 3 Nutzer nicht auf den App Store kommen? Oder wie war das genau? Ja, genau. Und solches Zeug, das kommt dann überall, so ein Blick auf die Hauptseite und so Quatsch, also. Ja, ist wichtig. Was heißt Quatsch? Es ist wichtig. Es haben ja so viele Leute iOS 3. Genau. Warum willst du mit einem Gerät, das kein Gyrometer und weiß ich was drin hat, noch die aktuellsten Games runterladen? Irgendwann ist Schluss. Also. Die Frage ist an der Stelle eigentlich, warum will ich mit einem Gerät, was ich mir mal gekauft habe, oder warum kriege ich auf einem Gerät, was ich mal gekauft habe, Features auf einmal weggenommen? Hardware. Ja. Weil im Prinzip der Market kann doch noch da bleiben in der alten Version. Du könntest ja die Spiele und Sachen ausblenden, die nicht dafür geeignet sind. Ja. Genau. Mhm. Weil hat sich das nicht schon geändert, dass die wieder draufkommen? Ja, seit heute geht's wieder. Eben. Ja, eben. Ja, dann. Weil ich habe auf meinem iPod habe ich noch iOS 3 drauf. Mhm. Und ich habe also auch meine SBB-Fahrkarten da immer drauf gehabt. Und weil ich jetzt keinen Gyro da drin habe, geht das jetzt nicht mehr. Oh, okay. Ja. Schlüssig. Und Musik kann ich damit auch nicht mehr abspielen. Weil ich komme ja dann an den Shop nicht mehr ran und kriege nichts Neues. Ja, okay. Schlüssig. Ja, gut, du kannst ja wohl über iTunes direkt noch einkaufen, aber. Okay. Ja, also wenn's direkt nicht mehr geht und das irgendwie aus Security-Gründen, dann würde ich's verstehen, aber dass sie einen da komplett abklemmen, das wir haben's. Wir hätten jetzt gerne unsere jährliche Gebühr von ihnen. Sie haben jetzt zweimal ausgesetzt und jetzt müssen sie wieder. Also du meinst, wenn sie dir sagen, wegen Security-Gründen haben wir sie abgezwängt, dann ist das okay. Ja, Moment. Wenn du vom Device aus nicht mehr rankommst, sondern nur noch über iTunes, dann wäre es okay.